Kapitel 3 Hören. Höre zu und verbinde die Personenbeschreibung mit dem passenden Bild. A. Ich mache Reportagen für eine Zeitung. Dazu brauche ich einen Block, einen Kugelschreiber und ein Aufnahmegerät. B. Ich trage einen dunklen Anzug, oft eine Sonnenbrille und habe Ohrhörer. Mein Handy ist immer an. Denn ich muss immer in Kontakt mit meinen Kollegen sein. Ich muss kräftig, aber auch diskret sein. C. Für meine Arbeit muss ich viele Texte auswendig lernen und ich muss viel für mein Aussehen tun.